Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Hauptkommissar Seer, Arbeitstier, pensionsreif und seit 9 Jahren Witwer, fährt bei sommerlicher Hitze in die norwegische Provinz Finnmark, um den Mord an einer alten Frau aufzuklären. Die Leute aus dem Dorf kommen schnell zu einem Urteil. Für sie steht fest, dass Erki Jorma, der aus der psychiatrischen Klinik geflohen ist, die Tat begangen hat. Während der Ermittlungen wird Seer Zeuge eines Banküberfalls. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Wer den Wolf fürchtet, sollte nicht in den Wald gehen, schon gar nicht zwischen Nacht und Morgen, wo die Vögel stumm sind und niemand weiß, ob sie je wieder singen werden. Wer den Wolf fürchtet. Hörspiel nach einem Roman von Karin Fossum. Hörspielbearbeitung Andrea Czesinski. Aus dem Norwegischen von Gabriele Hess. Schön still sein. Zuhören. Ihr wollt Blut und ihr bekommt es. Von mir? Vom dicken Kanik? Ich war mit meinen Pfeilen auf Krähenschuss. So früh da habt ihr noch am Lakenzipfel genuckelt. Kein Schwein im Wald, aber ich habe dieses fiese Gefühl, dass da wer rumschleicht. Schieße trotzdem auf so eine verpennte Krähe, aber der Pfeil fliegt vorbei. Zeng, ab in die Botanik. Ich hinterher wie ein Hund und komm zum Hof von Haldes Hurren. Komisch still da. Die Alte ist sonst immer schon im Garten. Vom Brunnen aus sehe ich sie liegen. Und das werde ich bis an mein Ende nicht vergessen. Was? Die Leiche von Haldes Hurren natürlich. Auf dem Rücken. Quer über der Türschwelle. Mit ihrer Hacke im Auge. Und daraus lief pures Gehirn, wie Haferbrei. Und wie ich mich umdrehe, sehe ich ihn hinter einem Baum. Erki Jorma, aus der Anstalt, abgehauen. Mit seinen langen schwarzen Haaren, den schwarzen Klamotten und diesen furchtbaren Augen. Wie ein grönländischer Schlittenhund starrt er zu mir rüber. Und die Augäpfel sind einfach nur weiß. Ich will keinen Mord, ich will auch keinen Raub, ich will Campari und die bloße Schulter einer Frau in einem roten, weichen Kleid. Ich will an einem rostbraunen See sitzen und hecheln wie mein Hund Kolberg. Ich hasse die Mordkommission, das Raubdezernat und die Hitze in dieser brütenden Stadt. Was passiert ist? Ein Mord an einer alten Frau oben bei Finnmarka. So richtig tief drin im knochentrockenen Wald. Haldis Hurren und ein unheimlicher Mann. Und dann werde ich auch noch Zeuge eines Banküberfalls. Mein Name ist Konrad Seer, Hauptkommissar, Arbeitstier, pensionsreif und seit traurigen 9 Jahren Witwer, falls das irgendjemanden interessiert. Ich habe seit eben 2 Fälle am Hals, die ich nicht durchschaue. Es ist Freitag, der 5. Juli. Das Leben schleppt sich in den Tag und das Thermometer zeigt früh schon 26 Grad. Es war alles geplant. Der ganze scheiß Banküberfall. Freitag früh, noch keine Sau in der Filiale, das Fluchtauto in der Fußgängerpassage geparkt, mit Schlüssel im Anlasser, Schalmütze über die Birne, boah, es war die Tortur. Und rein zu der Bankmiete. Da steht plötzlich diese Type im Kontor. Pistole in sein Ohr und rumgebrüllt. Ganz professionell. Knete her! Aber Dalli, sonst schmier ich dir in seinen Kopf weg! Eine Kugel gegen die Decke geballert. Musste vielleicht nicht sein. Kennt sich jemand aus in Banküberfällen? Mit dem Geld und der Schlottergestalt rein ins Auto und st weg. Bankraub im Hochsommer mit Wintermütze. Schönen Dank. Und dann guckt mich meine Geisel an und ich denke, ich mache eine Notbremsung. Mir wurde brechübel. Ja, es ist fast albern. Ich habe den Bankräuber gesehen, früh auf meinem Weg zum Dienst. Völlig unpassende Kleidung, warme Sachen, langer Schal, Schnürschuhe. Ich laufe an der Fokusbank vorbei und denke noch, zum Wochenende wird wohl keiner einen Überfall hier machen. Peinlich ist mir das. Ich war vielleicht 100 Meter weiter, da höre ich den Schuss. Sag was. Hey! Oder ich leg dich irgendwo am Straßenrand ab. In einem Zustand, in dem du keine Aussage mehr machen kannst. Hey! Bist du taub? Man mach hier nicht einen auf Schockpatient, ja? Ich schieße auch auf Behinderte. Was zum Teufel hast du so früh in einer Bank zu suchen? Kein Schwein geht morgens in die Bank, aber du, ja? In Ordnung, sitz still und halt die Fresse. Wir müssen erstmal aus der Stadt raus. Die bauen doch sofort Straßenkontrollen nach so einem Bruch. Kennt man. Hey! Ich kann dich nicht nach Hause bringen. Du musst jetzt bei mir bleiben. Und halt ja still. Ja? Dann so eine scheiß Geisel am Arsch, das hat mir noch gefehlt. Robert Gürwin. Bin der Bevollmächtigte hier von Bergdorf. Naja, wie soll ich sagen? Für mich war die alte Haldishorn sowas wie ein Findling auf ihrem Hof in Finnemarka. Die fing schon früh um 5 an rumzuwühlen. Ganz allein nach Thorvalds Tod. Als Dorfpolizist erlebt man ja nicht so viel. Banküberfall, Geisel. Das ist ja Quatsch hier in der Walachei. Aber der Mord an Haldis, nee. Und Erki Jorma läuft frei rum. Wir waren alle so froh, als er endlich weggesperrt wurde. Er ist so widerlich und hässlich und unergründlich. Da, hinter den Bäumen hat er gestanden, sagt der dicke Kanik. Ja, aber Kanik ist ja noch ein Kind. Und ganz dicht ist der auch nicht. Ist aus Güttebacken. Sagt Ihnen das was? Erziehungsheim. Was ist das für eine Erziehung, frage ich Sie, wenn die schon früh bewaffnet durch den Wald rasen? Lauter, gestrandete, weggeworfene Jungs. 28 Grad sind's jetzt. Ich muss also erstmal zu diesem dicken Kanik. Vorher in die psychiatrische Anstalt Wegweiser. Namen denken sich die Leute aus. Da hat in der vergangenen Nacht tatsächlich ein Mann namens Erki Jorma den Fluchtweg durchs Fenster gewählt. Mir klebt jetzt schon das Hemd am Rücken. Straßensperren sind zu überprüfen. Die Geisel muss identifiziert und das Fluchtauto gefunden werden. Ein kleines weißes. Großartig. Keine Ahnung, was ich zuerst machen soll. Wir halten kurz. Versuch ja nicht abzuhauen. Ich muss die Klamotten ausziehen. Und halt die Fresse, du hast keine Ahnung, wie mir dieser Bruch an den Nerven zieht. Musst du immerzu mit deinen Händen so rumfuchteln und sieht doch krank aus. Du interessierst dich nicht für Geld, vermute ich mal. Die Hose hast du schon 15 Jahre an. Und so riecht sie auch. Na, guck nicht so hochnäsig. Das sind Bermuda-Shorts und Hawaii-Hemd. Sonnenbrille auf. Und? Sehe ich aus wie ein Bankräuber? Nee. Ich sehe aus wie ein beschissener Tourist. Stimmt's? So. Weiter jetzt. Wir fahren in den Wald. Nicht die großen Straßen lang, wie die Bullen denken. Nicht ab nach Schweden oder so. Nee. Einfach nur in den großen, dunklen Wald. Erki Jorma ist hier aufgewachsen. Jeder kennt ihn. Und alle haben Angst vor ihm. Ich sag's Ihnen, auch mir ist er unheimlich. Wenn irgendwas im Dorf schief geht, wird Erki die Schuld zugeschoben. Das war schon so, als er noch klein war. Der schwebt wie ein böses Omen durch die Gegend. Du ahnst nichts und plötzlich steht er hinter dir. Wir waren alle wirklich erleichtert, als er zwangseingewiesen wurde. Das kann doch nicht wahr sein. Du sollst die Plane über das Auto schmeißen. Ja, festhalten! Sonst rutscht du doch wieder runter. Oh Mann, ein schweigender, linkspötiger Depp. Du bist doch wenigstens aus einer Anstalt. Scheiß Hitze. Mach mich fertig. So. Nun probier's nochmal. Hm? Die Plane übers Auto und unten festklemmen. Was für schlaffe Griffel. Du bist unbrauchbar, stell dich darüber. Ich mach's. Greife ich mir so ein. Scheiße. Und diese ätzenden Mücken. Wenn du dich bewegst, bist du tot. Na? Hast du gesehen? So einfach. Die Karre ist so gut wie unsichtbar. Jetzt weg hier. Hey, du gehst voraus. Ein paar Fußabdrücke von zwei verschiedenen Turnschuhen und ganz unklare Fingerabdrücke auf der Hacke. Im Haus dagegen wimmelt es von Spuren. Ich versteh's nicht. Die Fingerabdrücke von Haldis Sohn sind auf dem Glasfaserschaft ganz deutlich zu sehen, die des Mörders nicht. Ich habe mit dem Kaufmann gesprochen, der Haldis einmal pro Woche Lebensmittel hochbrachte. Lebte nur vom Nötigsten. Kaffee war der einzige Luxus. Sie hat die kleinen Summen immer bar bezahlt. Das Geld lag in einem roten Portemonnaie im Brotkasten. Und da liegt es jetzt nicht mehr. Haldis Ersparnisse liegen auf der Bank. Auf der ausgeraubten Fokusbank vielleicht noch. Schlappe 100.000 hat er mitgenommen. Das muss ein solcher Amateur sein. Wollen Sie mal in das Video von der Bank reinsehen? Na, unbedingt. Sieht man ja live nie auf dem Dorf. Merkwürdig, diese Geisel. Völlig ohne Überraschung. Keine Gegenwehr. In den Klamotten steckt kein Mensch. Diese Geisel ist Erki Jorma. Erki? Der aus der Anstalt? Ja, unverkennbar. Ein bewaffneter Bankräuber und eine psychotische Geisel. Na, das muss man erst mal hinkriegen. Arme Bankräuber, kann ich da nur sagen. Vielleicht tun sie sich zusammen. Ach, niemand tut sich mit Erki zusammen, das geht nicht. Haben Sie mal mit ihm gesprochen? Er spricht mit niemandem und man fragt ihn nichts. Aber es würde mich nicht wundern, wenn Erki sich wegen der Fingerabdrücke die Haut von seinen Fingern gezogen hat. Klebstoff funktioniert auch. Verbrennung oder alte Handschuhe. Wie alt ist Erki? 24. Als seine Mutter ums Leben kam, war er 8. Seitdem ist er gestört. Unberechenbar. Lautlos und unheimlich wie ein Wolf. Er sieht so zerbrechlich aus. So weich. Ich krieg das nicht zusammen, Girwin. Was ist an ihm so schrecklich? Wo er auftaucht, passiert etwas Scheußliches. Oben bei der Kirche wurde ein Bauer gefunden. Er ist von der Leiter gefallen und mit dem Kopf auf einen Grabstein. Und Erki ist gesehen worden, wie er wegrannte. Die Hunde fangen an zu knurren, wenn er noch gar nicht zu sehen ist. Glühbirnen zerplatzen und Türen schlagen zu. Lachen Sie nicht, Herr Hauptkommissar. Es gibt eine Menge hellsichtiger und kluger Leute, die noch ganz andere Dinge über ihn sagen. Und eins muss klar sein. Das Dorf hat sein Urteil über Erki gesprochen, auch wenn er an Haldis Tod nicht schuld sein sollte. Hey, lauf nicht so schnell. Ich habe hier was zu schleppen, verstehst du? Hey, ich bin hier der Chef. Ich schleppe Geld, Whisky und ein Radio. Frag das mal bei der Affenhitze und den scheiß Insekten. Sollen wir nicht mal eine Pause machen? Willst du dich nicht ausruhen? Oh, ich kann nicht mehr. Wie heißt du eigentlich? Und das kannst du mir ja wohl verraten. Oder bist du ein Ausländer? So ein Mongole oder ein Apache, verdammte Kacke? Ey, vergiss nicht, dass ich eine Pistole habe und die kann dir eine Kugel in deine Waden schießen. Na gut. Ich heiße Morten. Morten. Mann, ich will doch nur wissen, wer du bist. Man sieht nicht viel, wenn der Teufel die Kerze hält. Himmelverdammt, hast du mich jetzt erschreckt. Ich bin Sarah Strühl, die leitende Ärztin der Klinik. Und Sie sind also der Mann, der meinen Erki sucht. Entschuldigung, das rührt mich jetzt. Wie Sie das sagen, mein Erki? Sonst will ihn ja niemand. Ja, er gehört mir. Er ist meine Aufgabe. Und ob er die alte Frau nun ermordet hat oder nicht, daran ändert sich nichts, Herr Hauptkommissar Sayer. Lassen Sie ihn eine Weile im Wald frei herumlaufen. Er kommt schon zurück. Das glaube ich nicht, jedenfalls nicht so bald. Wie meinen Sie das? Ist ihm was zugestoßen? Was hat Ihnen Gürwin erzählt? Dass er in der Nähe des Hofes gesehen wurde, zu einem, wie er sagte, auffälligen Zeitpunkt. Nicht in der Nähe, er war auf dem Hof. Und der ist sehr einsam gelegen. Das ist typisch für Erki. Er verkriecht sich im Wald und geht Menschen aus dem Weg. Aus gutem Grund. Schon wieder steht er unter Verdacht, nur weil er krank ist. Es war ein Mord, bei dem einem die Kopfhaut friert. Vielleicht nur wegen Kleingeld oder aus Panik. Die Leute in der Gegend haben Angst. Und Erki ist ihr geistig gestörter Buhmann. Es wimmelt vor Gerüchten über ihn. Gerüchte, genau. Heute Morgen kurz nach 8 gab es einen bewaffneten Banküberfall unten in der Stadt. Erki stiehlt ausschließlich Schokolade. Zu anderem fehlt ihm die Konzentration. Ich bin noch nicht fertig. Den Bankräuber konnten wir bisher nicht identifizieren. Ein junger Mann, Anfang 20, offenbar ein verzweifelter Anfänger. Erki ist seine Geisel. Wir können sich das Video ansehen. Erki eine Geisel? Um Gottes Willen. Und Sie haben keine Ahnung, wo Sie sich aufhalten? Nein. Als Fluchtauto kommt ein weißer Megane in Betracht, der heute Nacht gestohlen wurde. Das ist alles. Ausfahrtsstraßen sind gesperrt. Ich weiß nicht, für wen das schlimmer ist. Erki kommt auf seinem langen Weg bei Haldis Hohen vorbei, sagen wir mal so, und geht dann runter in die Stadt. Ja, läuft schnell, wie eine Maschine. Was treibt ihn in die Stadt? Manchmal geht er nachsehen, ob es die Welt noch gibt. Ich habe ihn nie dabei beobachtet, aber ich weiß es. Vermutlich hastet er durch die Straßen mit seinem sonderbaren Gang. Die Leute gehen ihm aus dem Weg, wie man einem Betrunkenen ausweicht. Nach wenigen Stunden ist ihm das Treiben nur noch ein Graus und er geht zurück in den Wald. Diesmal hat er sich sogar in eine Bank verirrt. Eine Bank, die gerade öffnet und 2 Minuten später überfallen wird. Das verstehe ich auch nicht. Vielleicht hat ihm die Sitzgruppe in der Bank gefallen und er wollte sich einfach nur kurz ausruhen. Kann er ein Komplize sein? Er ist ausschließlich Komplize seiner Not. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich muss irgendwie begreifen, was für ein Mensch er ist. Dann sitzen wir heute Nacht noch hier. Das wäre unter anderen Umständen ganz schön. Schon gut. Entschuldigung, seit wann ist er Ihr Patient? Seit 4 Monaten. Aber davor war er in etlichen Einrichtungen. Ist er gewalttätig? Wenn er in die Enge getrieben wird, beißt er zu. Kann die alte Haldis Hohren ihm solche Angst eingejagt haben? Ich kannte Haldis Hohren nicht. Eine kräftige Frau um die 70. Sie hat ihre Hacke in der Hand und hinter ihr steht plötzlich Erki. Sie erschrecken sich beide, er wehrt sie ab, greift nach dem Stiel und trifft sie tödlich. Wenn Erki hier wieder auf dem Stuhl sitzt und mich fragt, ob ich an ihm gezweifelt habe, werde ich Nein sagen. Hört er Ihnen die Wahrheit sagen? Er hat noch nie gelogen. Seine Wahrheit ist nur komplizierter. Erki ist schizophren. Hört er Stimmen? Ja. Die Schübe kommen ohne Ankündigung. Und dann ist er todkrank. Darf ich sein Zimmer sehen? Wie machst du das, dass du nicht schwitzt? Jetzt hör doch mal mit dem Rumgefuchtel auf und sitz einfach still. Geht das irgendwie einzurichten? Ich bin schließlich auch fix und fertig. Pass auf. Wir machen was ab. Ich stell dir eine Frage und wenn du die beantwortest, stellst du mir eine Frage, die ich dir beantworten muss. Was fehlt dir eigentlich? Blut. Im Gras, überall. Dicht bei den Füßen. Na, in Ordnung. Du bist eben nicht normal. Ich stell dir eine andere Frage. Du bist verdammt schnell den Hang hochgelaufen. Kennst du dich hier oben aus? Ja. Weißt du eine Stelle, wo wir auf den Abend warten können? Ja. Kannst du eine Hütte aus Tannenzweigen bauen? Ja. Alles klar. Du baust die Hütte, ich halte den Revolver. Vielleicht kennst du ja eine Stelle, wo der Stechkram nicht so rumjagt. Und jetzt weiter. Nur's Jux. Wie würdest du mich beschreiben? Ich bin dran. Entschuldigung, du hast recht. Was fehlt dir eigentlich? Das ist ja sehr originell. Mir fehlt gar nichts zum Teufel. Dann war der Raub zum Vergnügen. Pass auf! Bisher habe ich dich nicht mal gekratzt. Ob das so bleibt, liegt in deiner Hand. Also, ich habe ein bisschen Ahnung von deinem Problem. Meinen Zivildienst habe ich nämlich in einer psychiatrischen Klinik gemacht. Ich bin Pazifist, wenn du weißt, was ich meine! Du bist nur ein Bild. Halt die Fresse! So eins, das niemand umdrehen mag, um den Text auf der Rückseite zu lesen. Steh auf! Niemand weiß, wer du bist. Ist das nicht schrecklich, Morten? Was machst du, wenn ich gehe, wohin ich will? Dir eine Scheißkugel zwischen die Augen pflanzen und ein Loch suchen, wo ich dich reinstecken kann. Nun lauf! Aber langsam! Such uns eine Hütte oder irgendwas, wo wir uns verstecken können. Ich heiße Erki. Erki? Ich bin nur zu Besuch. Die Hand, die man nicht abhacken kann, muss man küssen. Erki muss mitten in der Nacht ausgebrochen sein. Das sind mindestens 3 Stunden strammer Fußweg von der Anstalt bis nach Finnamarka. So. Und der dicke Kanik schleicht sich früh am Morgen aus dem Kinderheim und sieht Erki bei der toten Haldis Horn. Zwischen 7 und 8. Danach läuft Erki in die Stadt runter und geht in die Bank. Kanik rennt zum Dorfpolizisten. Erki wird zur Geisel, das Erziehungsheim, die Anstalt, Haldis Hof und die Bank. Was für ein zerbeulter Kreis. Tja, alter Kommissar, dann knüpf mal deine Fäden unter dieser Sonne. So ungefähr sieht auch das aus, was wir anbieten können. Eine kahle Zelle. Wir schließen die Tür nicht ab. Er hätte ja die Tür nehmen können und nicht das Fenster. Die Haupttür ist natürlich zu. Er hat die Spiegelfolie übermalt. Er mag sich nicht ansehen. Ist er wirklich so hässlich? Hässlich? Erki ist unerträglich anders, aber er ist doch nicht hässlich. Darf ich Sie was fragen? Natürlich. Warum haben Sie sich für die Psychiatrie entschieden? Hier in diesem Haus? In allen Formen der Abweichung liegt Aufruhr. Das interessiert mich. Ich wundere mich über so wenig Aufruhr. Über die Beherrschung von Angst. Das einzig Interessante auf der Welt sind für mich die Verlierer. Oder die, die wir als Verlierer bezeichnen. Die Abweichler, die Querschläger, die Anormalen. Und Sie selbst? Erfolgreich? Zielbewusst? Begehren Sie auf? Nein, ich arbeite. Das verstehe ich manchmal auch nicht. Im Grunde bin ich verzweifelt. Sie nicht? Ich weiß nicht. Ich arbeite auch. Jeden Tag streifen mich Fluchtgedanken und dann kommt wieder die Arbeit. So ist das. Ich könnte wohl in keiner anderen Form von Gemeinschaft existieren, als wir sie hier haben. Bei uns ist Platz für Aufruhr. Unheimlich viel Platz. Nimmt Erki Medikamente? Ja, sie regulieren ihn eine gewisse Zeit. Gibt es hier eine Kantine, wo wir was trinken können? Wir haben sogar eine Cafeteria. Ich halte dieses Gerenne nicht durch. Welche von deinen bekloppten Stimmen sagt dir, dass du wie eine Maschine pesen sollst? Erki! Wir brechen gleich die Trolle aus dem Gestrüpp. Und ich schieß dir wirklich eine Kugel in deine X-Beine. Hey! Bleib stehen! Wer hat uns in diesem Rennen an den Start gepeitscht? Wer wartet auf der Ziellinie? Wie weit müssen wir noch? Blut, Schweiß und Tränen. Erbsen, Bohnen, Speck! Erbsen, Bohnen, Speck. Das wär's jetzt, was? Hey. Erki. Ab bitte. Du bist ja ein prima Pfadfinder. Ein Häuschen... Nur für uns. Alte Finnhütte, was? Oder eine Hirtenbaude? Zimmer. Kammer. Hey, hier hat echt mal wer gehaust. Etagenbett, aller Tisch, perfekt. Unten See vorm Haus, Idylle. Erki, jetzt gibt's Schnaps, lecker Whisky. So, Schuhe aus. Mann, die dampfen da. Whisky raus und Nachrichten gehört. Weißt du mal die Uhrzeit? Wollen wir mal hören, was die Bullerei so zu sagen hat. Aki, das Radio. Die Zwangseinweisung. Er war gefährlich unterernährt. Er lag auf seinem Bett völlig verwahrlost und murmelte Erbsen, Bohnen, Speck. Immer nur Erbsen, Bohnen, Speck. Aber selbst konnte er sich nicht mehr entscheiden. Er wäre verhungert, weil er nicht wusste, was er essen sollte? Ja, an seinem ersten Abend hier habe ich ihm ein Wurstbrot hingestellt. Das hat er nicht angerührt. Ich hatte einen Fehler gemacht. Das Brot war durchgeschnitten. Er wusste nicht, welche Hälfte er nehmen sollte. Nach 4 Monaten Therapie hatte er sich entschieden, wegzulaufen. Es kann sein, dass er wieder einen Befehl erhalten hat. Es gibt da jemanden, der bei ihm im Keller wohnt. Er hat mich noch nicht an dieses andere Wesen rankommen lassen. Manchmal nennt er ihn den Mantel. Und der Mantel hat viel mit Blut zu tun. Mit platzenden Eingeweiden. Schreckbilder wie aus dem Krieg. Kann ihm der Mantel den Befehl gegeben haben, all die Sohn zu töten? Erki ist defensiv. Mit dem Mantel ist er vollkommen in sich verschnürt. Der würde ihm vielleicht den Befehl geben, sich selbst zu töten. Kann er Gefühle an sich heranlassen? Verachtung? Herablassung? Arroganz? Manchmal denke ich, er ist der begabte kleine Junge, der solche Angst davor hat, einen Fehler zu machen, dass er schlicht handlungsunfähig wird. Können Sie mit ihm reden? Er redet, wenn er Lust hat. Manchmal ist er sogar witzig. Er hat einen tödlichen Humor. Erki versucht, sich an etwas zu erinnern, aber dieses Etwas schnellt zurück wie ein Gummiband. Er hat mal gesagt, er hätte elastische Gedanken. Kaum hat er sie, schnipsen sie zurück. Die spinnen. Die spinnen die im Radio. Verfügen über eine außergewöhnlich gute Beschreibung des Geiselnehmers. Ich hatte die Mütze noch im Auto auf. Das kannst du ja wohl bestätigen. Du sollst das Krokodil erst reizen, wenn der Fluss hinter dir liegt. Deine Sprüche hauen gleich die Zahnfüllung raus. Was ist, was willst du so rum? Das Glas. Die Medikamente. Weggerollt. Also den Weg gehen wir jetzt nicht zurück wegen deiner Pillen. Solche Chemikalien sind sowieso ein Scheiß. Hm? Nimm schon einen Schluck. Hm? Hast du das eben mitbekommen in den verfickten Nachrichten? Da hat irgendwer heute eine Oma gekillt. Finde, Marker. Du bist doch hier in der verflixten Ecke. Gib Whisky. Klar. Ich bin nicht geizig. Nichts ist so gemütlich wie ein gemäßigtes Alkoholproblem. Gut, was? Ey, aber wenn du denkst, ich lass mich volllaufen und du kannst abhauen, dann machst du einen Fehler. Mensch, Junge. Was ist nur mit deinem Blick? Wenn du nicht so verrückt wärst, würde ich denken, du weißt eine Menge über Leben und Tod und diesen ganzen Schicksalskram. Das mit der ermordeten alten Frau ist schlimm. Sowas geht mir in die Nieren. Banken sind versichert. Ja? Und? Wie ist sie jetzt im Bauch? Wie Konfekt, hä? Rohes Fleisch riecht schrecklich. Ich esse es immer zum Frühstück. Redest du jetzt Scheiße oder hast du Halluzinationen? Mit deinen Medikamenten tut mir wirklich leid, aber ich sag dir, Whisky ist besser. Oh Mann, ich möchte jetzt pennen. Ich passe auf dich auf. Klar. Du, sag mal, wann hast du kapiert, dass du verrückt wirst? Hast du dich eines Morgens schon so elend gefühlt und dann siehst du im Spiegel, dass in deinen Augenhöhlen rote Würmer wimmeln? Worte wie Müllstücke, Kartoffelschalen, Kaffeesatz und Apfelputzen. Also es ist wirklich nicht leicht, mit dir in ein Gespräch zu kommen. Wann hast du es gemerkt? Werd nicht unsachlich, hä? Wenn es etwas gibt, worüber du gerne sprichst, dann sag Bescheid. Du kannst dir das Thema aussuchen. Ist ja noch lang bis zur Nacht. Große Teile der Welt leben im Krieg. Ach was. Ja. Kann sein. Stundenlang will ich Dr. Sarah Strühl zuhören. Sie hat helle Ringe in den Augen. Über die Wangen zieht sich ein haarfeiner Flaum. Sie ist blond und kantig, kurz geschnitten. Anfang Mitte 30. Der alte Hauptkommissar vergisst für einen Windhauch lang Mord und Raub und Wahnsinn. Und irgendwas flüstert ihm zu, dass seine Trauerzeit zu Ende ist. Nein, das gehört wohl nicht hierher. Ich muss jetzt in das Kinderheim nach Güte backen. Wir haben immerhin einen kleinen dicken Zeugen, den bisher nur Göring kennt. Ein eiskaltes Bad. Das wär's. Was, Erki? Ich bade nie. Hm. Deshalb riecht's hier, dass einem schlecht wird. Ich gehe jetzt baden und du kommst mit. Fass mich nicht an. Klar fass ich dich an. Nimm deine Finger weg. Nimm sie weg. Weg! Das hat mich bloß gerappelt, dich aus der Bank mitzuschleppen. Als hätte ich einen Schutzschild gebraucht. Ohne dich wäre ich über alle Berge. Los, hoch, Erki. Baden. Du kannst baden. Ich halte so lange die Pistole. Sei nicht so schrecklich witzig. Wir werden beide baden und du gehst als Erster ins Wasser. Du kapierst das nicht. Ich bade nie. Du badest, wenn ich es dir sage. Vorwärts. Niemand zwingt mich in blutrotes Wasser. Pass auf, wir heilen dich jetzt. Wenn du dich genierst, kannst du meinetwegen mit den Fetzen reinspringen. Ich kann nicht schwimmen. Spielt keine Rolle, bleibst du eben am Ufer. Los, Erki, Planschzeit. Wasser ist unbetretbar wie ein Flammenmeer. Oh, zur Stunde des Tages ein Spruch von unserem Mackenphilosoph. Kaufst du dir von dem Geld ein Nintendo? Ein Nintendo-Morden mit Kampfspielen. Willst du vorher einen Ringkampf? Ich bade nie. Los, spring jetzt. Die Sprunghaltung hast du schon. Niemals! Ah! Oh! Lass los! Hör auf, loslassen! Oh mein Gott, das ist Blut. Oh Scheiße, überall Blut. Im Mund, an den Händen. Du Idiot! Du hast mir die Nase abgebissen. Nerverei kann ich nicht leiden. Das wird sich entzünden, Mann. Ich habe versucht, dich zu warnen. Wenn ich jetzt verblute... Hilf mir! Du kannst ein Mooskissen drauflegen. Ein Menschenbiss, ist überhaupt klar, wie gefährlich das ist? In großen Teilen der Welt herrscht Krieg. Das wird nie wieder heilen. Du verrückter Anstaltsarsch! Mach die Wunde mit Whisky sauber. Zum Verbinden kannst du meine Unterhose nehmen. Ach, halt doch die Fresse! Scheiße, ich halte das nicht aus. Ein verängstigter Mensch bietet keinen schönen Anblick. Deine Pistole, Morten! Ich hätte dich einfach abknallen sollen. Und zwar sofort, verdammte Axt. Scheiß Pazifismus, ich muss ins Krankenhaus. Geh baden, Morten. Hol dir deine Pistole aus dem Wasser. Für wen hältst du dich, du verdammter Psychopath? Für Erki Jorma. Ich bin nur zu Besuch. Sind Sie von der Polizei? Mhm. Na endlich. Die anderen Jungs sagen, ich wäre nicht wichtig. Natürlich bist du wichtig, Kanik. Es ging nicht schneller. Ich heiße Konrad Zeher. Darf ich mich auf deine Bettkante setzen? Wenn der Platz reicht... Sie sehen ja, ich bin fett wie ein Ballon. Drüsenstörung. Ja, ja, es geht schon. Du hast also heute früh bei der Polizeistelle im Dorf die Geschichte mit Hallis gemeldet? Ja, bei Gürwin. Aber er hat immer nur nach der Uhrzeit gefragt. Bist du schon lange im Heim? Ziemlich. Mama ist ungeeignet. Ja, ja, ja, sowas gibt es leider. Aber du bist ein toller Bogenschütze, habe ich gehört. Im Wald schieße ich auf Krähen. Der Bogen ist eine tödliche Waffe. Irgendwo muss ich ja trainieren. Hier kann ich nur zweimal die Woche, im Wald jeden Tag. Ist das erlaubt? Nein, verboten. Tante Margin schließt den Bogen jeden Tag weg und ich weiß, wo der Schlüssel ist. Mensch, Kanik, wenn da jemand Beeren pflückt und du siehst ihn nicht. Oben im Wald ist sonst niemand. Außer Erki. Aber der pflückt keine Beeren. Sieht zwar aus wie eine Krähe, aber er sitzt auch nicht auf einem Baum. Steht nur dahinter. Außerdem war Erki ja weggeschlossen. Konnte ich ahnen, dass er abgehauen ist? Also, wegen Pfeil und Bogen bin ich heute nicht hier. Ich habe eine Krähe geschossen und zwei Pfeile verloren. Die habe ich noch gesucht. Carbonpfeile. 120 das Stück. Meine Güte, sehr teuer. Hast du sie wiedergefunden? Nein, da kam doch die Sache mit der alten Haldes Horn. Bist du öfter zu ihr gegangen? Manchmal. Sie war so streng. Hat meist rumgeschimpft und man durfte nur bis in den Flur, weil sie immer geputzt hat. Ja, aber du hast sie trotzdem besucht. Ja, zu trinken hat sie gehabt. Auch mal was Süßes. Sie kennt uns ja alle. Wie alt bist du, Kanik? 13. Aber ich wiege doppelt so viel. Die Drüsen, ja, ja. Na, und die Fresssucht. Mama hat früh gemerkt, dass ich still bin, wenn ich was im Mund habe. Ich bin nämlich ein Unfall. Also sie hatte dann keine Zeit mehr, mich abzutreiben. Ich hab dir eigentlich was mitgebracht. Schokoladenbonbons. Aber es wäre gut, wenn du die mit den anderen teilst. Sind für jeden drei. Kennst du deinen Vater? Er ist ein polnischer Erntehelfer. Ich bin ein polnisch-norwegischer Mischling. Toll, was? Mama hat mal gesagt, ich bin ihr widerfahren wie eine Krankheit. Hört sich irgendwie gut an. Was meinst du? Wie lange wirst du noch hier im Heim bleiben? Das habe ich doch nicht zu entscheiden. Erki Jorma ist auch abgehauen. Du hast ihn ja gesehen bei Hallison. Erki ist doch verrückt. Der kommt doch in die Zwangsjacke, wenn sie ihn finden. Nur das hoffe ich nicht. Niemand sollte in eine Zwangsjacke. Aber er ist der Mörder. Das halte ich nicht für selbstverständlich. Außer ihm war niemand zu sehen. Aber vielleicht hat Erki jemanden gesehen, den du nicht gesehen hast. Ihr alle solltet jetzt erstmal nicht alleine in den Wald gehen, versprochen? Und meine Pfeile? Ah, die wird sich bestimmt kein anderer nehmen. Woher hast du denn eigentlich den Bogen? Vom Sozialamt. Wegen sinnvoller Freizeitbeschäftigung. Wenn ich mal Geld habe, kaufe ich mir ein super Meteor mit Carbongliedern. Himmelblau Metallic. Ich habe nämlich Talent. Obwohl ich ansonsten problematisch bin. Wieso denn? Ich handle erst und denke dann. Bestimmt fange ich schon an zu verfaulen. Es pocht und puckert. Ich spüre richtig, wie mein Blut sich vergiftet. Nein, geh nicht weg, Erki. Bleib hier. Die Fliege, die nicht von der Leiche hochfliegt, kommt mit ins Grab. Hör auf, mir wird schlecht. Gib mir noch Whisky. Oh Gott, ich kann nie wieder unter Leute gehen. Nein, das kannst du nicht. Du hast eine Bank überfallen. Du, was Schlimmes habe ich noch nie gehabt. Mach mal wieder das Radio an. Hören, ob es was Neues gibt. Vor allem von dir, nicht wahr? Macht einen noch Schitz und ist vielleicht ein Mörder. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Warum reißt du dir die Nasenspitze nicht ganz ab? Sie hängt nur noch an einem Faden. Die Finger weg! Die hast du doch sonst wo gehabt. Die Spitze bleibt dran. Kann ja vielleicht noch mal angenäht werden. Du schmeckst nach Schmalz. Wie englische Würstchen. Ekelhaft. Scheiß Kannibale. Was glaubst du? Ich glaube, dass ich deinetwegen sterben muss. Glaubst du, dass ich die alte Frau umgebracht habe? Wer Nasen abbeißt, bringt doch Omas um. Wenn die schon in den Nachrichten suchen. Du hörst nicht richtig hin. Nur als Zeugen suchen sie mich. Der Gesuchte wurde in Tatortnähe von einem spielenden Kind gesehen, hat der Sprecher gesagt. Mir ist schon bald alles egal. Werden wir eben beide von der Polizei gesucht. Geh zurück in deine Anstalt. Dir passiert doch nichts. Und schick einen Hubschrauber. Von mir aus kannst du auch was von dem Geld nehmen. Geld ist Aas. Ja, ja. Aber ich hab's für einen Kumpel geklaut, der mich nicht verpfiffen hat. 3 Jahre hat er gebrummt. Morgen kommt er raus und hat nichts. Was verstehst du davon? Ein Freund, der einen nicht anzeigt bei den Bullen. Es war ein fetter Junge. Wie ein Zeppelin mit Brüsten. So groß, wie die von meiner Mutter waren. Ihr Gehirn ist die Treppe runtergeflossen. Musst du das erzählen, Erki? Ich bin empfindlich. Sie hat Löwenzahn gehackt. mit verbissenem Gesicht. Der graue Zopf schwang. Löwenzahn ruiniert den Rasen und muss weg. So einfach. Weg, weg. Erbsen, Bohnen, Speck. Ich musste auch Unkraut zupfen und Fussel aufsammeln. Na und? Mehr weiß ich nicht von meiner Vergangenheit als Kind. Schrei mich nicht an. Du hast nicht über mich zu bestimmen. Ich schrei doch gar nicht. Ich habe Schüttelfrost. Ich schaff's nicht mal mehr bis zur Straße. Das ist doch ein Zeichen für Schock, oder? Die müssen doch langsam mal den Wagen finden und kapieren, dass wir hier oben sind. Ich will lieber eine Runde einbuchten, als in der Drecksbude an Wundstarkrampf zu krepieren. Erki, was ist? Hör auf zu trinken! Lass mir was übrig! Du hast doch nur ein gemäßigtes Alkoholproblem. Ich bin eine Welle, die sich nur einmal bricht. Der See ist tot. Der Mantel löst sich auf. Was denn für ein Mantel? Kann ich deine Jacke haben? Danke. Blutet's noch? Ich habe auf der Treppe eine Seilbahn gebaut. Aus Angelschnur. Daran hängen Streichholzschachteln. Die sind mit Mandeln und Rosinen gefüllt. Mama sitzt an der Nähmaschine. Das Telefon klingelt. Ich will nicht aufhören zu spielen. Es klingelt und klingelt. Erki, geh doch mal ran. Erki geht nicht ran. Mama stürzt aus der Tür. Das kann doch ein Kunde sein, Erki. Sie fällt über die Angelschnur, poltert die Treppen runter und bleibt ganz krumm unten liegen. Warum redest du auf einmal so normal? Bist du normal? Du überfällst Banken, willst das Geld für einen anderen und deine Nase verfault. Soll ich mich rechtfertigen, dass ich auch normal bin? Schon gut. Woran ist sie denn nun gestorben? Ja, alles Blut ist aus ihrem Körper herausgeflossen. Alles durch den Mund. Ich habe gesehen, wie die Deckenlampe sich in dem Blut spiegelte und der Mantel warf einen dunklen Schatten. Die Angelschnur habe ich abgemacht und versteckt. Aber ja, ich konnte nicht zu ihr runter. Ich wäre ja in das Blut getreten. So habe ich gesessen und gesehen, wie ihr Gesicht aschgrau wurde. Es kam einfach niemand nach Hause, bis das Blut matt wurde und der Mantelsaum vollgesogen war. Wieso kam das Blut aus ihrem Mund? Sie ist Schneiderin und sie trennt Säume mit der Rasierklinge auf. Sie steckt alles in den Mund. Stecknadeln und auch die Rasierklinge. So zwischen die Lippen. Und da hat sie... Ja, verschluckt, ja, ja. Oh Mann, Erki, das ist ein Hammer. Das ist kein Hammer. Das ist der Tod. Ja, natürlich. Meiner Mutter kann ich nicht mal vorwerfen, dass ich ein alberner Bankräuber geworden bin. Ich war immer korrekt. Ich glaube, ich wäre nicht krank geworden, wenn mir das mit ihr passiert wäre. Naja. Ich weiß nicht. Es war ein Unfall. Du musst dir nichts vorwerfen. Aber das mit meiner Nase war nicht in Ordnung. Ja, du musst die Entzündung in die Schranken weisen. Du musst dich selber heilen. Ich bin doch kein scheiß Chinese. Daran glaube ich nicht. Ja, deshalb geht's dir so schlecht. Dann quatsch doch mal eine Runde mit deinen Stimmen, so von Mann zu Mann. Oder ich rede mit deinen Hallos und du bewedelst meinen armen Knorpel. Wie sehen deine Stimmen überhaupt aus? Haben sie grüne Schuppen und Stoßzähne? Sagen sie dir auch mal was Nettes? Erzähl mir von deinen Stimmen. Dann sterbe ich klüger. Erki, Erki, geh nicht weg. Draußen stimmt was nicht. Da ist was! Erki, Erki, Erki, was stimmt denn nicht? Was ist denn los? Wieso hast du einen Pfeil im Bein? Mit roten Federn? Oh Gott, das ist der Wundstarkrampf. Jetzt kommen die grünen Männchen. Erki, Erki, du blutest. Wo läufst du denn hin? Erki! Ich war nur Häuptling Geronimo. Ich schwör's. Die Tür war der mexikanische Soldat und der dunkle Fleck sein Herz. Ja, ich hatte die Sehne gespannt und auf die Tür gezielt. Mitten aufs Herz. Der Häuptling muss doch den Feind töten. Ich konnte den Fall nicht mehr aufhalten. Er war weg, bevor ich dich sah. Es tut mir leid, es war ein Unfall. Ja. Mama! Hilf mir! Okay, hey. Was hast du denn für eine fette Beute gemacht? Hinsetzen. In die Ecke. Ja, mach ich. Hinsetzen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, was Sache ist. Hm? Ich brauch was zum Abbinden. Er braucht was zum Abbinden. Sind da draußen noch mehr Indianer unterwegs? Hey! Ich höre. Nein. Niemand. Und weiter? Dein Name und so. Kanik. Kanik? Ist das ein Pseudonym? Na egal. Und sieh mich nicht so an. Noch nie einen Mann mit abgebissener Nase gesehen? Das war Erki. Er hat sie ruiniert. Also nimm dich in Acht. Gar nicht lustig für dich. Du hast Angst, armes, dickes Kind. Ich hab dich nicht erwartet. Aber ich kenne dich. Wollt ihr mich foltern? Wenn du uns was zu essen gibst, dann nicht. Ich habe Pastillen und 2 Schokoriegel. Her damit, sofort! Mach! Kühles Bierchen hast du nicht dabei? Es tut mir leid. Hier, meine Riegel sind ein bisschen geschmolzen. Leg dich nicht mit der Quelle an, aus der du trinken musst. Was? Erki wird von bösen Geistern gejagt. Und ich bin ein Bankräuber. Die Polizei ist hinter uns her. Wir schlagen zusammen die Zeit tot. Und nun haust du noch deine Pfeile in fremde Knochen. Ich kann doch nicht ahnen, dass hier jemand ist. Hier ist doch nie jemand. Aber er, plötzlich steht er in der Tür, genau wie bei Haldis. Es sind alles nur Unfälle. Ich wollte doch nur ein bisschen Geld nehmen, weil der Pfeil weg war. Und ich habe doch kein Geld. Sie hat gehackt und dann steht sie auf der Schwelle mit der Hacke und dahinter der schwarze Berg. Ja, nun komm mal wieder runter. Es sind alles nur Unfälle. Möchtest du nach Hause zu deiner Mama? Nein. Niemand wartet. Komm, trink einen Schluck. Im Grunde sind wir nette Menschen. Gibt eben schwere Tage. Wie sieht meine Nase aus? Wie eine lila Kartoffel. Hast du was zum Abdecken dabei? Putzlappen, aber der fusselt. Macht nichts. Ich rieche die Wunde, das kann ich nicht ertragen. Die ganze Welt ist entzündet. Krankheit, Elend, Tod. Und hast du Klebeband? Klar, meine Mutter hat sich auch die Nase verklebt, wenn sie Sonnenbad machte. Erki, hört das mal auf zu bluten? Du hast ihn voll in die Schlagader getroffen, Schmalzkringel. Und wo kommst du überhaupt her? Gütebacken. Gütebacken? Das ist nicht weit. Heim, weißt du? Erziehungsheim. Meine Mutter wollte mich nicht. Hey, Erki, da hast du einen anderen Fall von Mutterliebe. Trifft immer die Falschen. Ich sag's ja. Los. Na los, erzähl was, Kanik. Was denn? Ist doch scheißegal, irgendwas. Einmal hat sie sich künstliche Haare ankleben lassen. War so teuer wie das Fahrrad, das ich brauchte. Ich hab gesagt, deine Haare wachsen doch von allein. Sie hat geschrien, was geht dich meine Friseurrechnung an? Ich mach das doch nur für dich, dass du einen Vater bekommst, der mit dir fertig wird. Ich habe ihr dafür Abflussreiniger in die Dusche geschüttet. Und Mama hat gesagt, ich hätte eine Gaskammer gebaut. Du siehst jetzt gut aus mit der Verklebung. Hey, Erki, schau mal. Kanik hat mir einen Verband angelegt. Darf ich jetzt gehen? Erki entscheidet. Er ist der Herr im Hause. Und jetzt schläft er gerade. Er wird mich töten, wenn er aufwacht. Du hast keine Ahnung, kleiner Junge. Im Grunde sollte er uns leid tun. Hat mich zwar verstümmelt, aber ich weiß jetzt, wie es mit ihm ist. Kennst du das Spiel? Fang den Gedanken? Nein. Nein, was soll denn das sein? Kindergarten. Da sagte unsere Tante, denkt euch ganz stark einen Gedanken. Und wenn ihr ihn habt, dann fangt ihr ihn mit der Hand. Ich gebe mir tierische Mühe. Konzentration, hab einen schönen Gedanken im Kopf und jipp, fang den Gedanken. Schnapp, schnapp. Und? Ja, und? Die Hand war immer leer. Dreckig und verschwitzt. Das ist ja gemein. Eben. Und jetzt warten wir gemeinsam, dass er aufwacht. Als wir sie fanden, war Erki verblutet. Er saß angelehnt an der Wand und sein Gesicht zeigte keine Spur von Schmerzen. Morten und Kanik schliefen, Kopf an Kopf. Sie haben nichts davon mitbekommen, dass die alte Finette oben im Wald von Scharfschützen umstellt war. Morten, der unglückselige Bankräuber, und Kanik, dem wir nachweisen werden, dass die undeutlichen Fingerabdrücke auf Hallis Hacke von ihm stammen. Er hatte seinen zerschlissenen Handschuh an, mit dem er die Sehne spannt. Also, ich sag mal so, es ist schlimm, aber es ist auch gut. Jetzt können doch die Kinder endlich in Ruhe wieder draußen spielen. Und man wird was dafür tun müssen, dass die Anstalten sicherer werden. Kanik, ja, mein Gott, der war vorher im Heim und der wird im Heim bleiben. Ist ja noch nicht strafmündig. Als Erki einschlief, also wir haben wirklich nicht die Bohne davon mitbekommen, dass er jetzt stirbt, da sag ich noch zu Kanik, weißt du, eine Geisel nehmen, das ist wie ein Überraschungsei zu kaufen. Manche haben Glück und kriegen eine ganze Figur. Ich habe lauter lose Teile erwischt, die nicht zusammenpassen. Aber als Erki den Kanik gefangen hatte mit Pfeil im Bein, da hatte der Dicke eine panische Angst. Konnte einem richtig leid tun. Und als er mich noch sah, da hat er sicher gedacht, nun wird ihm die Kehle durchgebissen. Die beiden haben sich dann auch belauert wie zwei Köter. Mir war das alles gar nicht klar, dass Erki den Kanik beobachtet hatte, da auf dem Hof von der alten Frau. Aber er hat gesagt, das sind alles nur Unfälle. Was passiert, passiert. Meinen Sie, dass das wieder zusammenwächst mit meiner Nase? Wie eine Barmherzigkeit kommt die Dämmerung. Aber bald wird es wieder heiß. Sonnabend, Campari mit Eis. Schwimmen in einem rostroten See. Ich werde versuchen, Sarah Strühl aus ihrer Krankenhausfestung zu locken. Vielleicht kommt sie mit. Kolberg wird sie mögen. Und sie wird meinen alten, vernachlässigten Hund kraulen. So zwischen seinen Schlappohren. Und er wird sich aufraffen und sich vor ihr auf den Rücken wälzen und sich sein langes, weiches Bauchfell streicheln lassen. Und in dem vielen Fell von Kolberg werde ich vielleicht ihre Hand treffen. Und sie wird mir von Erki Jorma erzählen, der so viel wusste von Licht und Schatten. Wer den Wolf fürchtet. Hörspiel nach dem Roman Wer hat Angst vorm bösen Wolf von Karin Fossüm. Hörspielbearbeitung Andrea Czesinski. Aus dem Norwegischen von Gabriele Hefs. Musik Thomas Gerwin. Konrad Seyer, Winfried Glatzeder. Morten Markus Meyer. Erki Lars Rudolf. Kanik Jens Bonsack. Sarah Strühl Katharina Zapatka, Robert Gürwin, Udo Kroschwald. Schnitt Barbara Zwirner, Ton Lutz Pahl. Regieassistenz Karina Lüttke, Regie Götz Nalepa. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.